משתוקקת לחיים פשוטים מלאי אהבה ומסירות אלייך מולדת אהובה אולי לא אוכל לשוב Gabriel Klein stand in der Küche des Gemeindezentrums. Er legte die Gegenstände, die ihm gereicht wurden, nachdem er ihre Sauberkeit geprüft hatte, sorgfältig in einen großen Metallkorb und ließ diesen in das brodelnde Wasser im Becken gleiten. Gesicht und Haar nass von Schweiß und Dampf, fuhr er sich mit dem hochgekrempelten Ärmel über die Stirn und schaute erstaunt auf. Oh, Frau Benziger, Sie hier! Entschuldigung, es dauert leider noch eine Weile. Die Kommissarin blieb geduldig wartend an den Türrahmen gelehnt stehen. Es war kurz vor dem Pessachfest. An diesen 8 Tagen durfte kein Brot oder sonstiges Gesäuertes genossen werden oder sich auch nur im Haus befinden. Ein besonderer Vorgang war das Koschermachen von Metallgeschirr, den Pfannen sowie den schönen Silberbechern, die viele Familien an Festtagen für den Kiddusch und am Sederabend für die obligatorischen 4 Becher Wein benutzten. Die mussten nicht nur blitzblank geputzt, sondern auch noch in kochendes Wasser getaucht werden, um den letzten Rest gesäuerter Elemente zu entfernen. So, da bin ich. Entschuldige Sie bitte, Frau Kommissarin. Kein Problem. Und? Was führt Sie denn in diesen Höllenschlund? Könnten wir vielleicht... Ein bisschen aus dieser Hektik heraus, ich verstehe natürlich. Also? Herr Rabbiner, ist es richtig, dass Sie in Zürich der einzige Verwandte von Bianca Himmelfarb sind? Wer sagt das? Frau Himmelfarbs Haushälterin, Philomena Haas. Hm. Sie kennen sie doch, oder? Ja, seit bald 30 Jahren. Eben. Sie hat mir auch gesagt, dass Sie gestern noch bei Frau Himmelfarb zu Besuch waren. Ja, das stimmt. Aber wieso? Ist was mit Tante Himmelfarb? Frau Haas hat sie heute Morgen tot in ihrer Wohnung gefunden. Nein. Doch, leider. In ihrem Lehnsessel im Salon. Mein Beileid. Danke. Entschuldigen Sie, ich muss mich... Selbstverständlich. Sie war ja nicht mehr die Jüngste. Mhm. Aber weshalb, Frau Kommissarin, sind Sie... Nun, also, Frau Haas hat sofort ihren Hausarzt angerufen. Er fand verdächtige Verfärbungen der Haut, die ihn veranlassten, uns zu informieren. Aha. Die Obduktion ergab, dass Frau Himmelfarb an Gift gestorben ist. Wie bitte? Konzentrierte Blausäure. Vergiftet? Tante Himmelfarb? Ja, wir müssen leider davon ausgehen. Und wir fanden in der Küche ein Glas, das ausgespült wurde, aber immer noch Spuren des Gifts enthielt. Und eine halbvolle Mineralwasserflasche. Das würde bedeuten... Wenn sie aus diesem Glas getrunken hat, kann sie es nicht mehr selber in die Küche gebracht haben. Ja. Dafür wirkt das Gift zu schnell und zu heftig. Kaliumcyanid in einer sauren Lösung, das tötet innerhalb Sekunden. Bei einer normalen Cyankali-Kapsel hätte es länger gedauert und wäre leichter erkennbar gewesen. Es sollte wohl nach einem natürlichen Tod aussehen. Und das heißt... Hätte sie sich selber umgebracht, müsste anschließend jemand das Glas in die Küche gebracht und gespült, aber niemandem Bescheid gegeben haben. Ja, unwahrscheinlich. Frau Haas jedenfalls behauptet, nichts angerührt zu haben. Und man hat bei Frau Himmelfarb keine Verletzungen oder Druckstellen gefunden. Sie hat also womöglich ohne Gewalteinwirkung getrunken, arglos. Was heißen würde, sie muss den Täter gekannt haben. Gibt es auf dem Glas Fingerabdrücke? Nein. Vielleicht wurde es mit Handschuhen angefasst. Das wäre ohnehin zu empfehlen bei Blausäure. Aber erkennt man diese nicht am Bittermandelgeruch? Den können nur die wenigsten riechen. Ach so. Und mit zunehmendem Alter wird der Geruchssinn schwächer. Aber Tante Himmelfahrt müsste doch misstrauisch geworden sein, wenn ihr jemand in Handschuhen ein Glas reicht. Der Täter könnte die Handschuhe auch erst beim Abwaschen angehabt haben. Hm. Im Moment ist das alles noch offen. Ich müsste also als erstes von Ihnen mehr über Frau Himmelfarbs Leben erfahren. Natürlich, verstehe. Wäre es möglich, dass ich Sie hier und jetzt befrage? Selbstverständlich, aber lieber oben in meinem Büro. Es ist Ihnen hoffentlich recht, wenn ich unser Gespräch aufnehme. Ja, natürlich, Frau Benziger. So, Herr Rabbiner, bitte. Ja, wo soll ich anfangen? Bianca Himmelfarb war eine bekannte Unternehmerin und Kunstsammlerin. Sie ist schon lange verwitwet. Ihr Mann war einiges älter als sie. Wann hat sie geheiratet? In den 50er Jahren. Hals über Kopf. Damals wohnte sie in London. Und er nahm sie mit nach Kanada. Eine verrückte Geschichte. Aber das würde zu weit führen. Ja, ja. Jedenfalls, ihr Mann hatte dort eine große Holzfabrik gehabt. Aber die Geschäfte hat sie dann geleitet und die Firma zu einem Riesenkonzern ausgebaut mit einer Möbelkette, einem Fertighausprogramm und ich weiß nicht mit was noch allem. Mit 60 gab sie die Leitung der Firma ab. Ihr Mann lebte da schon nicht mehr. Stattdessen begann sie sich um die Kunstsammlung zu kümmern, die ihre Schwiegermutter hinterlassen hatte. Es gelang ihr in kürzester Zeit, sie erfolgreich zu vergrößern. Damals kaufte sie auch ihre Wohnung hier in Zürichberg. Ja, aber sie lebte nach wie vor in Kanada. Ja, ja, ja. Aber sie kam immer im Frühjahr für eine Weile hierher. Sie nannte das ihre europäischen Wochen. Ah, verstehe. Ja, und reiste dann zu Ausstellungen, Auktionen oder irgendwelchen Konzerten. In den letzten Jahren allerdings blieb sie fast durchgehend in Zürich. Das viele Reisen wurde ihr zu mühsam. Mhm. Und Ihre Tante war die Schwester von... Nein. Unsere Verwandtschaft war nicht so eng. Ihr Vater und mein Großvater waren Cousins. Mein Vater aber stand ihr ziemlich nahe. Deshalb nannte ich sie von klein auf Tante Himmelfarb. Ja, sie selber hatte keine Kinder. Nein. Es gibt da allerdings noch eine Schwester, Ruth. Die ist ein Jahr älter und lebt in Birmingham. Die hat einen Sohn, Jamie, und der hat 3 Kinder. Wie würden Sie das Verhältnis der beiden Schwestern beschreiben? Sie hatten zeitlebens eine ganz enge Bindung. Aber Ruth hatte Flugangst, deshalb haben sie sich immer nur in England getroffen. Als der Kanaltunnel fertig war, hat sie es einmal mit dem Zug versucht, aber das endet in einem ziemlichen Desaster. Und Sie? Haben Sie Kontakt mit dieser Ruth? Mit Ruth? Ja. Wenig. Aber Bianca Himmelfarb, die haben Sie häufig besucht. Ja, ja. In den letzten Jahren immer wieder, wenn sie in Zürich war. Als mein Vater noch lebte, war er ihre wichtigste Kontaktperson. Aber seit seinem Tod fühlte ich mich in der Verantwortung. Abgesehen davon war sie eine hochinteressante Frau. Und umgekehrt? Sie meinen, ob sie auch bei uns ab und zu war? Mhm, genau. Wir haben sie oft zu uns eingeladen, aber sie wollte nie kommen. Mein lieber Gabriel, ich zu einem Rabbi nach Hause mit all diesen Geboten, bitte entschuldige. Nein, irgendwie blieb ihr das Judentum fremd. Aber sie war doch Jüdin. Ja, ja, schon. Aber mein Vater hat immer wieder gesagt, obwohl mir Bianca näher steht und einen Juden geheiratet hat und das Ruthchen einen Goy aus dem Midlands, denkt Ruth dennoch 100-mal jüdischer als ihre Schwester. Mhm. Jemanden, der sie ständig betreute, hatte sie nicht. Ich habe ihr das einmal vorgeschlagen. Sie reagierte mit einem für sie typischen Satz. Du meinst eine Sterbebegleitung? Naja, mit einer Sterbebegleitung wäre sie womöglich noch am Leben. Ja. Aber zurück zu gestern. Bei Ihrem Besuch fiel Ihnen nichts auf. Sie meinen... War etwas anders als sonst. Anders? Ja. Jetzt, da Sie fragen, sie war irgendwie gesprächiger als sonst, hat viel von früher erzählt. In letzter Zeit tat sie das ohnehin. Aber gestern saß ich über 2,5 Stunden bei ihr. So kurz vor dem Pessachfest hätte ich eigentlich viel zu tun gehabt. Aber ich sagte mir, sie ist alt. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass sie dazukommt. Gab es dafür einen konkreten Anlass? Sie meinen, ob ich dachte, sie könnte am selben Abend durch Blausäure sterben? Nein, nein, ich... Frau Benziger, wissen Sie, wenn ein betagter Mensch aus seinem Leben erzählt, ohne sich ein einziges Mal zu wiederholen oder den Faden zu verlieren, dann höre ich ihm zu. Das tue ich sowohl als Seelsorger als auch privat. Ja, gut, ja. Aber gab es bei dem, was Frau Himmelfarb Ihnen erzählte, irgendetwas, das Ihnen nachträglich als Hinweis erscheint? Als Hinweis? Sie meinen... Dass sie die Absicht hatte, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Was? Nein, nein, tut mir leid, Frau Kommissarin. Da war keine Spur von Niedergeschlagenheit oder Verzweiflung, auch nicht von Angst. Sie hat, wie gesagt, von der Vergangenheit erzählt. Von Dingen, die ich zum Teil schon von meinem Vater gehört habe, nur diesmal aus einer anderen Perspektive. Und von was konkret? Von ihrer Kindheit. Genauer vom Jahr 1939. Und weißt du, Gabriel, mir war damals auf der Fahrt von Frankfurt nach Basel natürlich noch nicht so richtig bewusst, was diese Trennung für mein weiteres Leben bedeuten würde. Papa? Ja? Warum hat Mama so geweint beim Abschied am Bahnhof? Mein Gesicht war ganz feucht, als sie mich losgelassen hat. Sie hat mich fast erdrückt beim Abschied. Sie hat dich halt sehr lieb, mein Kind. Und jetzt, nachdem Ruth schon mit dem Kindertransport gegangen ist, fährst du auch noch weg. Nun sitzen wir ganz allein in Frankfurt, die Mama und ich. Aber sie hat doch gesagt, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Sobald sich die Verhältnisse ändern. Ja, die Verhältnisse. Ist noch eine Stulle, Bianca. Du musst doch hungrig sein. Aber ich bin nicht hungrig. Mir ist kalt. Ja, es ist kühl. Das im Hochsommer. Zieh dein Jäckchen an. Und bitte iss jetzt, Bianca. Hör zu, Bianca. In Basel gebe ich dir deinen Pass. Und du gehst über den Zoll. Ich bleibe auf der deutschen Seite und fahre zu Mama zurück. Auf der Schweizer Seite erwarten dich Max und Ludwig. Aber die kenne ich ja gar nicht. Das sind meine Vetter. Ganz liebe Leute. Vor denen musst du keine Angst haben. Im Gegenteil, sie haben sehr viel für uns getan. Und freuen sich, dass du kommst. Papa, das Kauen tut mir weh und das Schlucken auch. Bianca, bitte. Unterbrich mich jetzt nicht. Das ist sehr wichtig, was ich dir sage. Also hör zu. In Basel bleibst du nur eine Nacht. Ludwig hat für dich ein eigenes Hotelzimmer bestellt. Stell dir vor, er schläft dann auch im Hotel, im Zimmer nebenan. Und am nächsten Tag fährt er mit dir nach London. In dieselbe Stadt, in der jetzt Ruth ist. Das ist ein großes Glück. Hast du verstanden? Ja, Papa. Aber du wohnst dann dort nicht mit Ruth zusammen, sondern bei Herrn und Frau Shelley. Bei ihnen wirst du es gut haben. Sie haben ein großes Haus und sind sehr nett, hat Ludwig geschrieben. Wir haben ihre Adresse und werden dir ganz oft schreiben. Bitte schreib uns zurück, ja? Ruth schreibt auch jede Woche. Rückblickend habe ich mich ein Leben lang gefragt, wieso mein Vater, Dr. Leopold Kugel, der so lange Juden noch ohne Einschränkungen arbeiten durften, einer der bekanntesten Internisten Frankfurts war, damals nicht bemerkt hat, dass ich krank war. Ja, Bianca, vielleicht wollte er es nicht bemerken. Na, du meinst, er wollte mich unter allen Umständen in Sicherheit bringen. Ja, das könnte ja sein. Ja, in die Schweiz. In Basel wurde mir ein zweites Mal an diesem Tag fast die Luft abgedrückt. Diesmal spürte ich die sanft kratzenden kleinen Stoppeln von Vater an meiner Wange. Wie feinstes Schmirgelpapier. Tatsächlich dachte ich in diesen letzten Sekunden, in denen Vater mich berührte, an Schmirgelpapier. Und wieder waren meine Wangen nass, als ich mich von ihm löste, um die letzten Meter zum Zoll zu gehen. Ich konnte den Koffer kaum tragen. An diese wenigen Meter zwischen Deutschland und der Schweiz, auf denen mir weder Vater noch die Vettern helfen konnten, schien niemand gedacht zu haben. Ja, und dazu hatte ich Fieber und war viel zu warm angezogen. Ich werde es gar nicht bis in die Schweiz schaffen. Dieser Koffer zwingt mich wieder mit Papa heimzufahren. Kann man der jungen Dame helfen? Junge Dame? Aber danke fürs Tragen. Der Mann trug mir den Koffer bis zum deutschen Zoll und blieb hinter mir stehen, während ein Beamter meinen Pass gründlich durchblätterte und dann ein Papier herausnahm, dieses durchlas, es wieder hineinlegte und mich schließlich durchwinkte. Wieder ein paar Meter, diesmal bis zu den Schweizer Beamten. Mein freundlicher Helfer verabschiedete sich. Und für mich gab es wieder eine Passkontrolle. Nur dauerte sie diesmal länger. Bist du abgeholt? Ja. Von wem? Von Ludwig und von Max. Kennst du auch den Nachnamen? Natürlich. Na, dann sag ihn mir bitte. Ich habe ihn vergessen. Er fällt mir sicher gleich wieder ein. Sie sind Vettern meines Vaters. Wart mal einen Moment. Ich hatte das Gefühl, meine Beine würden mich nicht mehr tragen. Und plötzlich hatte ich einen fürchterlichen Druck auf der Blase und ein Loch im Magen und furchtbare Halsschmerzen. Und heiß war mir und kalt. Der Zöllner griff zum Telefon. Grenzübertritt einer Minderjährigen. Bianca Kugel, wohnhaft in Frankfurt am Main. Bist du alleine? Ja, alleine. Und der Pass? Ist in Ordnung. Schade, ob sie abgeholt wird. Ja, gut, wird gemacht. Komm mal mit. Wohin? Na, komm einfach mit. Aber mein Koffer. Den kannst du hier lassen. Wir passen schon auf ihn auf. Für ein neunjähriges Mädchen klang das nicht gerade freundlich. So, als ob der Koffer verhaftet würde. So, komm mal hier durch. Und wenn ich einfach wegrenne? Sicher bin ich schon in der Schweiz. So, komm schon, ich beiße nicht. Und dann stand an einer rot-weißen Schranke ein Herr. Ja, ich hätte sein Gesicht von den Fotos kennen müssen, die Vater mir vor der Reise gezeigt hatte. Bianca! Das muss dieser Max sein. Max! Aber ich war mir in dem Moment überhaupt nicht sicher. Und als ich ihn da so stehen sah, diesen großen Mann, der seinen Hut schwenkte, also, da fiel mir plötzlich wieder ein, was Vater mal gesagt hatte. Jetzt weiß ich es wieder. Ah. Sie heißen Klein. Mein Vater hat nämlich mal gesagt, meine Vettern sind beide groß und heißen Klein. Ah ja, so, so. Groß sind sie und heißen Klein. Mhm. Und der Zollbeamte ging zu dem Mann an der Schranke und zeigte ihm den Pass und das Papier. Und der Mann zog etwas aus der Gesäßtasche und zeigte es dem Zollbeamten. Und der nickte. Und dann kam er zu mir zurück. In Ordnung. Du kannst deinen Koffer holen. Danke, aber er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht alleine tragen. Ah, na gut. Geh schon. Ich bringe ihn dir bis zur Schranke. Danke. Dieser Service ist sonst nicht inbegriffen, ja? Die Schranke öffnete sich und dann stand dieser Mann vom Foto vor mir. Ich war endlich in der Schweiz. Bianca, Gott sei Dank, da bist du ja. Max, Ich bin der Ludwig. Und der Vater? Der stand einsam auf der deutschen Seite und winkte ihr zum Abschied zu. Es war das letzte Mal, dass Tante Himmelfarb ihn sah. Ihre Eltern wurden 1943 ermordet. Unglaublich. Hm. Aber zurück zur Gegenwart, Herr Rabbiner. Erinnern Sie sich sonst noch an etwas Wichtiges, über das gestern gesprochen wurde? Ja, vielleicht. Sie sagte, sie bekäme am Abend noch Besuch. Aber das war an und für sich nichts Außergewöhnliches. Sie hat nicht gesagt, von wem. Nein. Das könnte entscheidend sein. Der Todeszeitpunkt lag zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr. Sie hat nur gemeint, es komme jemand, der ihr auf die Nerven gehe. Sie war ja immer sehr direkt. Hatte sie Feinde? So genau weiß ich das nicht. Wer hatte einen Schlüssel zur Wohnung? Frau Haas. Sie nicht? Sie denken nicht. Ich muss das fragen. Ja, natürlich. Nein, ich habe keinen Schlüssel. Brauchte ich auch nicht. Sie hätte mir sowieso jederzeit geöffnet. Ist das so? Ja, Frau Kommissarin, das ist so. War denn die Wohnung heute Morgen abgeschlossen? Nein, Frau Haas zufolge war sie offen. Hm. Aber die Frage ist natürlich, wie der Täter hineingekommen ist. Hat Frau Himmelfarb denn für gewöhnlich abgeschlossen? Ja, da war sie sehr konsequent. Sie ließ außer mir nur Leute herein, die angekündigt waren. Mhm. Während Klein noch sprach, holte Frau Benziger ein kleines Etui mit einem Stempelkissen und ein glattes Papier aus ihrer Tasche. Ich muss Sie noch bitten, mir Ihre Fingerabdrücke zu überlassen. Mehr im Sinne eines Ausschlussverfahrens. Kein Problem. Ach ja, da wäre noch was. Ja? Wissen Sie etwas über ein Testament Ihrer Verwandten? Nein. Das entsprach beinahe der Wahrheit. Klein hätte allerdings noch hinzufügen können, dass Tante Himmelfarb ihm vor einigen Jahren, kurz nach dem Tod seines Vaters, gesagt hatte, wenn sie einst diese Welt verlasse, werde er nicht leer ausgehen. Aber er hatte dies bis jetzt verdrängt, hatte darüber nicht einmal mit Rivka, seiner Frau, gesprochen, der er sonst, außer seinem Körpergewicht, nichts verheimlichte. Er würde auch Frau Benziger nicht sagen. This is Wilkinson Pharmacy Service. Elizabeth Crawley speaking. May I help you? Yes, hello. Could I talk to Mr. James Wilkinson? If you could be so kind as to tell me your name. Gabriel Klein. I'm his cousin from Switzerland. Only one moment, please. I connect you to the central office. Klein hatte zuerst bei Ruth zu Hause angerufen. Aber da niemand abnahm, versuchte er es in der Apotheke, die Ruth und ihr Mann in Birmingham besaßen und die jetzt ihr Sohn Jamie führte. Jamie war etwa in Kleins Alter und hatte als Teenager vor über 30 Jahren bei ihnen in Zürich die Ferien verbracht. Aber sie hatten sich immer mehr aus den Augen verloren. Gabriel, bist das wirklich? Hallo, Jamie. Ja, höchstpersönlich. Und wie geht es dir, Jamie? Great, great, great. Thanks. Freut mich. Du, solange es genug Kranke und noch mehr Hypochonder gibt, kann ich nicht klagen. Ja. Hey, und bei dir, Gabriel, how are you? Oh. Und, gibt es einen bestimmten Grund für deinen Anruf? Leider ja. Deine Tante Bianca ist gestern Abend verstorben. Oh. In ihrer Wohnung hier in Zürich. Oh no. Oh, das tut mir so leid. Mm. Ganz plötzlich. Ja. Gestern Vormittag war ich noch bei ihr. Am Abend, was sie tut. Oh. Ich muss es Mama sagen. Ich habe es schon bei ihr versucht, aber sie hat nicht abgenommen. Sie ist gerade in London. In London? Ja, ja. Sie besucht dort jedes Jahr für ein paar Tage ihre engsten Freundinnen von früher. Weißt du, vom Kindertransport. Ah. Leider neben nur noch zwei. Bewundernswert. Sie ist doch schon 90, nicht wahr? Since last January. Eieiei. Und sie besteht immer noch darauf, allein zu fahren. Das ist crazy. Aber wenn du erlaubst, zurück zu Bianca. Wo wird sie denn beerdigt? Wird die Leiche nach Kanada überführt? Im Moment wissen wir das noch nicht. Klein musste sich eingestehen, dass er sich darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht hatte. Derzeit lagen Tante Himmelfarbs sterbliche Überreste ja sowieso noch in der Rechtsmedizin. Aber das konnte er Jamie nicht sagen, wenn er nicht das ganze Fass aufmachen wollte. Right, let's keep in touch. Ja. Du hältst mich auf dem Laufenden. Ja, selbstverständlich. Poor old lady. Yes, poor old lady. Okay, Jamie, ich rufe an, sobald ich mehr weiß, versprochen. Alles Gute, Jamie. Auf Simches, Gabriel. Ja, auf bessere Nachrichten. Am Abend saß Klein mit seiner Frau Rivka am Tisch. Sie hatten geschuftet, um die Küche umzustellen, wie es so schön hieß, wenn man die Metallflächen vor Pessach abglühte, die anderen Flächen mit Folie abdeckte, alles Geschirr wegsperrte und die tonnenschweren Kisten mit dem Pessachgeschirr aus dem Keller holte. Rivka hatte seinem Bericht über das Vorgefallene still zugehört, immer noch fassungslos über das rätselhafte Ende von Bianca. Du, war sie eigentlich ein glücklicher Mensch? Da fällt mir eine Begebenheit dazu ein. Es ist weit über 20 Jahre her. Kurz nachdem sie sich hier in Zürich die Wohnung gekauft hatte. Ich habe sie damals mit meinem Vater besucht und irgendwie kam sie darauf, dass eine Organisation sie um eine große Spende gebeten hatte, um über Lebensverlängerung zu forschen. Wahrscheinlich noch nicht mit gentechnischen Methoden wie heute, sondern mit Frischzellenkur und solchen Dingen. Jedenfalls hat sie uns erzählt, dass diese Leute behaupteten, sie könnte, wenn die Forschung erfolgreich sei, damit rechnen, viel älter zu werden, sozusagen nochmals ein Leben an ihres dran zu hängen. Und weißt du, was Tante Himmelfarb geantwortet hat? Nein. Ohne mich. Noch ein Leben wie dieses und ihr könnt mich begraben. Diese Antwort hätte auch von deinem Vater sein können. Ja, ja. Vater hat auch sehr gelacht damals. Aber ich habe mich gefragt, wie jemand, dem es so gut ging, erklären konnte, noch ein Leben wie dieses sei ihm zu viel. Sie muss ein Leben lang gelitten haben. Die Trennung von den Eltern. Ja. Um dann zu hören, dass sie ermordet wurden, während sie und Ruth überlebt haben. Du meinst, sie hatte Schuldgefühle? Ich weiß nicht. Vielleicht mehr noch Ängste. Aha. Und deswegen hat sie wohl keine Kinder gewollt. Keine Ahnung. Darüber sprach sie nie. Rabbi Klein am Apparat. Hier spricht Gerald Stockton von der Anwaltskanzlei Stockton and Stockton in Toronto. Ah, hallo, Mr. Stockton. Hallo, Mr. Klein. Hallo. Wir haben den Auftrag, Mrs. Himmelfarbs Angelegenheiten nach ihrem Tod zu regeln. Mhm. Ich habe ihre Adresse im Nachlass gefunden. Mhm. Ich werde heute Abend bei Ihnen in der Schweiz sein, um mich um alle Formalitäten kümmern. Ah ja. Einschließlich der Überführung nach Kanada. Das wollte ich Ihnen nur mitteilen. Sehr nett. Vielen Dank, Herr Stockton. Eine Frage hätte ich noch. Können Sie mir sagen, ob Frau Himmelfarb jüdisch beerdigt werden wird? Das kann ich bestätigen. Schön. Ich melde mich wieder, sobald ich in der Schweiz bin. Die Beerdigungsfrage schien sich schneller zu lösen als geahnt. Allerdings sah Klein gewisse Schwierigkeiten aufziehen. Am nächsten Abend begann Pessach. Und die beiden ersten Festtage, an denen Juden fast alle werktäglichen Tätigkeiten verboten waren, mündeten direkt in den Schabbat, an dem noch ein bisschen mehr verboten war. Diese Konstellation von drei aufeinanderfolgenden Tagen, an denen man von der Alltagswelt praktisch abgeschnitten war, gab es alle paar Jahre. Die heilige Dreifaltigkeit des Judentums, wie Vater die drei Tage nannte. Der gute Herr Stockton wird seine liebe Mühe haben, in Toronto eine jüdische Beerdigungsgesellschaft zu finden, die eine Leiche vom Flughafen abholt und bestattet. Ja, nicht mein Problem. Aber ich muss noch den Präsidenten der Chevra Gadisha anweisen, dass die Leiche vor dem Transport gewaschen und in die Totenkleidung gehüllt wird. Rabbiner Gabriel Klein beschloss, den Anruf auf später zu verschieben und machte sich an die Vorbereitung seiner letzten, noch nicht geschriebenen Predigt für die Feiertage. Aber seine Gedanken kreisten dauernd um Tante Himmelfarb und ihr unglaubliches Leben. Wenn sie als behütetes Arztkind in Frankfurt hätte aufwachsen können, so wie es sich ihre Eltern gewünscht haben, was wäre wohl aus ihr geworden? Ja, Rabbi Klein? Gabriel! Ah. What the hell? Warum zum Teufel hast du mir nicht gesagt, dass Bianca umgebracht wurde? Jamie... Gerade hat jemand Mama angerufen, weil es auf BBC kam. Jamie, hör zu! No, you listen! Jamie! Was in der Welt gibt dir das Recht, vor ihren engsten Familie zu verheimlichen, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben ist? Calm down, Jamie. Ich habe im Moment nicht daran gedacht, dass die Tante Himmelfarb so eine öffentliche Person ist. Ich wollte euch schonen. Oh. Du wolltest uns schonen. Thank you very much. Sorry, Jamie. Damn, es tut mir leid. Das war ein Fehler. Übrigens, die Beerdigung. Jamie? Aufgelegt. Ja, hörten das heute überhaupt nicht mehr auf. Ja, Klein. Rabbiner Benziger hier. Oh, Frau Kommissarin, Sie? Ja, ich hätte nur noch eine kleine Frage. Vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Gerne, gerne. Mal sehen. Wir haben tatsächlich einen Eintrag in der Agenda von Bianca Himmelfarb gefunden. Aha. Sonntagabend, 19.30 Uhr. Allerdings nur eine Abkürzung BVH. BVH? Ja, sagt Ihnen das was? Nein. Frau Haas wusste nicht, wer das sein könnte, aber sie meinte, ich solle mich an Sie wenden. Nein, das sagt mir im Moment auch nichts. Aber sollte mir etwas einfallen, werde ich mich melden, ja? Zum Glück wusste in der Gemeinde kaum jemand um seine persönliche Beziehung zu Tante Himmelfarb. Und diejenigen, die es vielleicht wussten, besaßen während den Pessachtagen Takt genug, ihn damit in Ruhe zu lassen. Am dritten Festtag, dem Schabbat, hielt er die Predigt, zu der ihn die Erinnerung an Tante Himmelfarb animiert hatte. Er sprach über den Prophetenabschnitt, der an diesem Tag begleitend zur Tora-Lektüre vorgelesen worden war, Ezechiels Vision von der Belebung der ausgetrockneten Gebeine. Gott fragt den Propheten: Menschensohn, werden diese Gebeine leben? Und dieser antwortet: Gott, Herr, du weißt es. Da spricht Gott zu ihm: Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört des ewigen Wort. Sieh, ich bringe Atem in euch, dass ihr lebt, und ich füge an euch Sehnen. Lass Fleisch euch überwachsen und Haut euch überschalen und lege Atem in euch, dass ihr lebt. Und so geschieht es. Die vertrockneten Knochen werden wieder zu lebendigen Menschen. Aber was ist denn überhaupt Leben? Und was bedeutet es, wiedererweckt zu werden? Nach dem Tod noch ein Leben führen zu können? Vielleicht ein ewiges? Intensiver denn je wird darüber geforscht, wie man das menschliche Leben verlängern, verdoppeln, vervierfachen kann. Und im Silicon Valley lassen sich vermögende Kunden Blut von Jugendlichen spritzen, um sich zu verjüngen. Gene werden verändert, um die Schwächen des Körpers auszumerzen. Sind wir auf dem Weg zum perfekten Körper, den nichts mehr umbringt? Für Menschen, die jahrhundertelang ihre Hobbys pflegen und sich vergnügen wollen? Derweil werden woanders auf der Welt Kinder für einige Franken als Sklaven verkauft. Natürlich, man kann jeden Fortschritt und jedes Wohlbefinden bemäkeln, indem man es dem Elend gegenüberstellt. Aber unser Leben ist nur dann ein Leben, wenn es sich seines Wertes bewusst ist. Nicht nur unseres eigenen Lebens, sondern des Lebens allgemein. Wir selbst sind doch diese Totengebeine, von denen der Prophet spricht. Wenn wir nicht angefüllt sind vom göttlichen Geist, der uns anspornt, diese Welt besser zu machen. Ein toter Knochen, der zweimal so lange herumliegt wie geplant, ist nicht wirklich mit Leben erfüllt. Doch wenn wir uns aufwecken lassen, dann wird vieles möglich. Und dann ist es nicht die Zeit, sondern die Dynamik, die uns nochmals ein Leben schenkt. Als Klein am Abend nach den Feiertagen und dem Schabbatausgang wie gewöhnlich seine Combox abhörte, fand er zwei Nachrichten vor. Hallo, Mr. Klein. Hier spricht Gerald Stockton. Ich bin jetzt in Zürich und wohne im Hotel Borosak. Wenn Sie möchten, können wir uns in den nächsten Tagen mal treffen. Die zweite Nachricht stammte von Philomena Haas und war ebenfalls schon zwei Tage alt. Gabriel, per favore, rufen Sie mich zurück. Gabriel! Gabriel! Ja? Was machst du noch? Ist alles in Ordnung? Ja, ich höre nur noch die Combox ab. Hier Klein. Gabriel. Philomena, es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Gabriel, aber ich kann jetzt nicht sprechen. Oh. Es ist zu laut hier im Restaurant. Verstehe. Können wir uns so bald wie möglich treffen? Ja, wenn es Ihnen passt. Morgen um 9 bei mir im Büro. Gerne, bis morgen. Mit wem hast du telefoniert? Mit Philomena. Aha. Und jetzt sollte ich wohl noch Ruth anrufen. Jetzt noch? Mit ihr habe ich überhaupt noch nicht persönlich gesprochen. Doch zuallererst brauche ich jetzt etwas von dir. Aha. So? Zufrieden? Das waren drei wundervolle Tage, Rivka. An denen ich sicher 3 Kilo zugenommen habe. Oh, ältere Männer stehen auf etwas mehr Hüftgold. Die müssen sich ja an etwas festhalten können. Mag sein. Aber wollen Frauen im besten Alter überhaupt älteren Männern gefallen? Hallo, Ruth Wilkinson speaking. Hallo Ruth, hier spricht Gabriel Klein aus Zürich. Oh. Ruth, es tut mir so leid, was mit Bianca geschehen ist. Und auch, dass ihr nicht von mir erfahren habt, wie sie gestorben ist. Ich hätte daran denken müssen, dass du über die Umstände ihres Todes auf anderem Weg erfährst. Ich verstehe das ja. Es ist für dich auch nicht leicht. Hm. Du warst ihr doch ziemlich nahe. Hm. Ruth, ich wollte dir noch mitteilen, dass Bianca demnächst von Zürich nach Toronto überführt wird. Ihr Anwalt aus Kanada hat mir gesagt, dass sie dort auf dem jüdischen Friedhof begraben wird. Das wusste ich ja gar nicht. Doch, natürlich. Douglas und Sie haben sich dort ein Doppelgrab gekauft. Ein paar Jahre vor seinem Tod. Mhm. Weißt du, Bianca hat mir einmal gesagt, ich weiß ja nicht, ob es eine Auferstehung der Toten gibt. Aber wenn, dann möchte ich nicht neben Antisemiten aufwachen. Na, ob die Antisemiten auch wieder erweckt werden, ist eine andere Frage. Du sagst es. Und dir, Ruth? Geht es sonst gut? Die Ansprüche schrumpfen, wenn man 90 ist. Immerhin kannst du noch nach London reisen. Ja, immerhin. Gut, Ruth. Dann alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Und Gabriel, ja? Es wäre schön, wenn du einmal bei uns in Birmingham vorbeikämst. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Sicher bis 120. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Philomena Haas hatte für Bianca Himmelfarb gearbeitet, seit diese die Wohnung in Zürich hatte. zwischen der damals 60-jährigen Unternehmerin und dem etwa 20-jährigen Mädchen, das als Halbwüchsige mit den Eltern aus Sizilien gekommen war, herrschte sofort gutes Einvernehmen. Für Philomena war die Anstellung ideal. Sie bekam ein monatliches Gehalt und hatte nur dafür zu sorgen, dass die Wohnung das ganze Jahr hindurch gepflegt und ordentlich blieb. Außerdem musste sie während Bianca Himmelfarbs Anwesenheit täglich zur Verfügung stehen, 7 Tage die Woche. Dann heiratete Philomena Zeno Haas einen Koch, der davon träumte, einmal eine Weile im Ausland zu arbeiten. Aber nach der Geburt ihrer beiden Zwillinge blieben sie in Zürich und eröffneten ein eigenes Restaurant an der Schweighofstraße. Doch die Lage erwies sich als schlecht gewählt. Ohne Philomenas Einkommen wären sie wohl pleite gegangen. Grazie, Gabriel, dass Sie mich Sonntagmorgen empfangen. Also, Philomena, was kann ich für Sie tun? Ich weiß gar nicht, wie ich es erzählen soll. Es ist wegen dem Tod von Donna Bianca. Ja, ja. Ich weiß, dass Sie sehr an ihr hingen. Sì, come, eine wundervolle Frau. Ja. Aber ich habe nicht darum angerufen. Ist es aus finanziellen Gründen? Ich meine, Tante Himmelfarbs Tod bedeutet ja, dass Ihre Anstellung nun... Es ist wegen dem Mord. So? Dem Mord? Kann ich Ihnen vertrauen, Gabriel? Etwas anvertrauen, was niemand weiß... Philomena, hören Sie, wenn Sie mir etwas sagen, was die Polizei wissen muss, dann werde ich es nicht verschweigen können. No, no, no. Und wenn Sie beichten wollen, dann tun Sie das bitte bei Ihrem Priester. Ich will nicht beichten. Gut, dann. Ich höre. Allora, Donna Bianca, als sie vor 2 Jahren hier war, hat sie mir gesagt, dass sie mich in ihrem Testament berücksichtigt hat. Sie will mir ihre Zürcher Wohnung vermachen. Sie ist schuldenfrei. Ich kann damit machen, was ich will. Oh, ein schönes Erbe. Sì, ich war geehrt und glücklich, vor allem für meine Kinder. Aber Gabriel, dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Aha. Ich habe meinem Mann alles erzählt. Er hat sich natürlich auch gefreut. Aber ich habe gespürt, dass er in dieser Wohnung nicht das Gleiche sieht wie ich. Sie wissen ja sicher, unser Betrieb, das Restaurant, wir mussten es fast schließen. Ich sage Zeno seit damals, wir sollen aufgeben, er soll eine Stelle als Koch suchen. Basta, basta mit diesem ewigen Druck. Aber er ist nicht bereit dazu. Wieder in einer Großküche herumkommandiert werden, das schaffe ich nicht. Aber, Gabriel, was für eine Unabhängigkeit ist das, wenn jede Rechnung Angst macht, wenn man abwartet, bis die zweite Mahnung kommt, bevor man etwas bezahlt? Nein, das ist doch kein Leben. Nein, das ist es nicht, ich verstehe. Ja, vor ein paar Wochen kam ein Berater zu uns. Zeno hat den bestellt. Ich war dagegen, weil das nur wieder einen Haufen Geld kostet. Dieser Berater hat uns dann einen Businessplan geschickt mit Investitionen von mindestens 30.000 Franken. Sonst würden wir nie aus der Misere rauskommen. 30.000? Sì. Ich habe gesagt... Ecco, jetzt hast du es wenigstens schwarz auf weiß, dass wir das nicht schaffen. Aber er sagte mir, sobald Donna Bianca nach Zürich kommt, soll ich mit dir sprechen, ob ich nicht einen Teil des Erbes vorbeziehen kann oder eine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ich war wütend und sagte klipp und klar, meine Existenz hängt überhaupt nicht an diesem Restaurant. Hm. Diese Wohnung erbe ich und sie ist ganz allein für die Kinder. Weder heute noch irgendwann in deinem Leben wirst du Zugriff darauf haben. Aber er sagte, ich hätte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Er redete von Gütergemeinschaft und ich würde ebenso aften und überhaupt. Domenica Scorsa. Scusi. Letzten Sonntag hatten wir einen ganz schlechten Tag, noch weniger Gäste als sonst. Ich habe gebeten, er soll doch endlich einsehen, dass unser Lokal keine Zukunft hat. Er sagte nur wütend, ich soll nur tun, was ich zu tun hätte. Ja, tut mir leid, Philomena, das klingt nach einem unlösbaren Konflikt. Hey, sieh, Gabriel, immer derselbe Streit. Und dann? Am Abend war er dann plötzlich verschwunden. Aber als er so lange weg war, habe ich angerufen. Er hat gesagt, ich bin unterwegs, wenn du nicht mit Bianca sprichst, dann muss ich es tun. Aha. Ich habe Panik bekommen, Gabriel, und versuchte, Donna Bianca zu telefonieren, aber sie nahm nicht ab. So rief ich wieder Zeno an und sagte, wenn du nicht in 15 Minuten zurück bist, werde ich die Gäste rausschmeißen und du hast mich gesehen. Nach einer Viertelstunde Echo war er da. Sie meinen also, in der Zwischenzeit war er tatsächlich bei Bianca? Ich kann nur sagen, dass er sehr schlecht gelaunt zurückkam. Aha. Ich fragte ihn, ob er wirklich die Frechheit hatte, mit Donna Bianca zu sprechen. Aber eben, er antwortete nicht. Ich dachte, wir müssen uns scheiden lassen, es gibt keinen Ausweg. Und wenn ich von Donna Bianca erfahre, dass er sie um einen Vorbezug des Erbes gebeten hat, dann werde ich ihr das auch sagen, damit sie nicht glaubt, ich hätte etwas damit zu tun. Oh, dieser Gedanke gab mir etwas Mut. Und dann, als sie bei ihr ankamen, war sie tot? Sie. Sie. Und ich habe gemerkt, dass mein Schlüssel von ihrer Wohnung weg war. Wie bitte? Unten, an der Haustür, merkte ich es nicht, weil mir jemand die Tür aufhielt. Aber bei der Wohnungstüre habe ich in die Tasche gegriffen und der Schlüssel war weg. Und wie sind Sie dann reingekommen? Ich habe einfach die Türklinke gedrückt. Ah. Normalerweise schloss Donna Bianca ja immer ab und hängte den Schlüssel an den Haken neben der Tür. Aber die Türe war offen. Ich trat ein und dann war Donna Bianca tot im Sessel. Und der Schlüssel hing am Haken? Nur so. Habe ich nicht geachtet. Haben Sie dem Arzt dann gesagt, dass die Tür offen war, als Sie kamen? No. Philomena, wenn wirklich Ihr Mann den Schlüssel genommen hat, dann ist er nicht zu Bianca gefahren, um mit ihr zu reden. Lo so, Gabriel. Philomena, haben Sie Ihren Mann darauf angesprochen? Na certo. Mi scusi. Er wurde so böse auf mich. Er schwört, dass er den Schlüssel nicht angerührt hat. Philomena, Bianca wurde mit Blausäure vergiftet. An die kommt man nicht einfach so heran. Woher sollte Zeno Ciancari haben? Machen Sie sich keine Sorgen. Der hat schon illegal eine Waffe gekauft, weil er Angst hatte, unser Restaurant könnte überfallen werden. Wenn er Gift will, dann bekommt er das. Und wie soll er ihr das Gift eingeflößt haben? Oh, ma che ne so io, Gabriel, che ne so. Wenn sich aber herausstellt, dass Zeno seine Hand im Spiel hat, schlage ich das Erbe aus. Ich könnte niemals mit dieser Schuld leben, niemals. Mai, Gabriel, mai. Philomena, jetzt überstürzen Sie mal nichts. Aber Sie wissen, dass Ihnen der Gang zur Polizei nicht erspart bleibt. Cosa? Sie müssen dort erzählen, was Sie mir erzählt haben. Oder ich muss es tun. No. Per favore, Gabriel. Bitte, sprechen Sie zuerst mit ihm. Ihnen wird er vielleicht mehr vertrauen als mir. Wieso sollte Ihr Mann überhaupt mit mir reden wollen? Er kennt mich doch kaum. Per favore. Ich weiß, er schätzt Sie so. Und ich spüre, er will etwas loswerden. Also gut, Philomena. Er soll mich anrufen. Grazie, Gabriel. Vielen Dank. Bitte. משתוקקת לחיים פשוטים מלאי אהבה ומסירות אלייך מולדת אהובה אולי